Verlassen lag sie da, die Stadt und alles in ihr schlief. Nur einer nicht im Mantel, Pete, der Meisterdetektiv. Er suchte Ede aus Sing Sing, den Mann von Schrot und Blei. Der war mal wieder ausgebüxt und jetzt gefährlich frei. Die Straßen ab, den Hut tief im Gesicht. Nur diesen Ede aus Sing Sing, den fand er einfach nicht. Da plötzlich hörte er ganz nah einen grellen Damenschrei. Sie sind ja völlig unrasiert, zur Hilfe, Polizei! Den Mann. Kein Zweifel, das war Ede. Und kühl grinst er ihn an. Ich bring dich auf die Wache, Mann. Auch wenn's dir nicht gefällt, da wirst du endlich mal rasiert zum Schutz der Damenwelt.